Und jetzt erschreckst du 30 Minuten nonstop Musik laut meines Lebens. 30 Minuten Genghis Khan. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Alle Ewigkeit

30 Minuten. Radio Marabu. In der Stille einer Sommernacht, da ist ein Stern verglüht. Und im Land hielt man den Atem an für einen Augenblick. Eine Kerze hat die Nacht verbrannt, die Luft war süß und schwer. Und die Botschaft flog durch Stadt und Land, sein Herz, das schlägt nicht mehr. Und alle kamen sie zu ihm. Und die Nacht des Todes ging vorbei, es wurde langsam hell. Und noch einmal da erzählten sie die Geschichte von Miguel. Von dem Jungen mit dem großen Traum, der nach den Sternen strebt. Von der Liebe und der Tapferkeit, die immer weiter lebt. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, Er verließ die Hoffnungslosigkeit, nahm seine Träume mit. Er fand Liebe, Hass und Zärtlichkeit auf der Straße nach Madrid. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ola. Ole, ole, ole, ole, ole, ola. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ola. Ole, ole, ole, ole, ole, ola. Für den Mut eines Matadors. In der glühend heißen Sonne hat sein letzter Kampf begonnen, auch genau mit seinem Schicksal stand er da. Nur Sekunden vor dem Ende lag der Sieg in seinen Händen, niemand weiß bis heute genauer, wie es geschah. Alle sahen den Gegner blitzen und sie sprangen von den Sitzen, doch im letzten Augenblick stieß er nicht zu. Und sein Blick, der ging nach oben und der Degen fiel zu Boden. Und der weiße Sand war rot von seinem Blut. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, für das Herz eines Matadors. Radio Marabu. Hat er vor Augen, La Corrida, Corrida. Männer stehen bereit und dann öffnet sie langsam das Tor. Komm wieder, und jetzt ist es soweit und der Stier kommt ganz langsam hervor. Deine Pflicht, die Kanonis, reitet so gut ihr nur kennt. Auch in den Kampf an die Jeras, die Corrida, Corrida beginnt. Corrida, Corrida, in der Arena herrscht Schweigen. Jetzt wird sich zeigen, wer von den beiden Sieger. as well as cold as the hate in his heart. Get ready to fire on my enemies. He lowered the hand that would blow them apart. Then suddenly somewhere the voice of his father was shouting, forgive them and put down your gun. He knew in his heart that the madness was over. He climbed on his horse and rode into the sun. Oh, pistolero, like an angel of Mexico, desperado from Mexico, never more will you run. Oh, pistolero, riding up through the wind and rain, that revenge burning in your brain, now it's over and done. Music. Radio Babo. Hachi, Abul, Abbas, Ibn Hachi, Dawud, Agosara, Aha, Hachi. Radio Marabu. Europe's alternative music. Jeder wollte sie zur Frau, doch ihr Herz war nicht mehr frei, denn sie hat nur einen geliebt. Doch der zog in den Krieg und er kehrte nicht mehr heim, es gab nichts mehr, was ihr noch blieb. Und sie saß auf einem Felsen über Tal, wo der Rhein am tiefsten war. Und dort sang sie ihr Lied und er hörte, wie sie sang, er vergaß dabei die Gefahr. Das weite schöne Land, Lorelei, lei, lei, du sitzt dort im Sonnenschein und du kennst dein goldenes Haar. Lorelei, lei, lei, Schiffe ziehen an dir vorbei und dein Dichter zieht, wird verzaubert durch dein Lied. Lorelei, lei, lei, viele kehrten nicht mehr heim, aber lang, lang, lang. I'm the rockin' son of Genghis Khan. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, got Kasachok, ha, ha, ha, Kasachok. Marabu.de. Am Telefon begrüße ich ein weiteres Mal Leslie Mandoki. Wir zeichnen auf, übrigens am 7. Juni, mal für alle, die das interessiert, Mittag. Man muss es ja manchmal dazu sagen, falls noch irgendwas Schräges passiert und wir irgendwas verpassen oder noch nicht gesagt haben. Jetzt gehen wir aber nochmal in die Vergangenheit zu Genghis Khan. Damit warst du im Prinzip in einem Ensemble über Nacht unglaublich erfolgreich. Wie ist das entstanden? Also, wenn wir jetzt einfach flapsig das beschreiben wollen, dann sage ich mal, jeder illegale Einwanderer, jeder Ausländer braucht einen Job. Das war meine. Und etwas weniger flapsig? Etwas weniger flapsig, Klaus Doldinger und Udo Lindenberg haben mich in der Szene hineingebracht. Und dann, ich habe gerade verhandelt über mein erstes Rockalbum bei einem Label. Und dann, es war so, dass der Ralf Siegel dieser Song Genghis Khan eingereicht hat bei der Eurovision, bei der ESC, und ist aber nicht reingekommen, weil die Fachjury war der Meinung, der Song ist völlig erfolgs, ohne irgendwelche Erfolgschance, also das wird nicht funktionieren, also das haben sie nicht als Hit gesehen. Und hat jemand aber disqualifiziert, und dadurch entstand die Situation, dass dieser Song auf der Stelle aufgenommen werden musste. Und ich war ja da, und weil ich eben gerade mein neuer Vertrag unterschreiben wollte, dann kannst du bitte diesen Song singen. Dann haben sie gesagt, so. Also, und dann hat sich das so ergeben, dass so, ja, ich krieg das Studio, aber ich sollte es halt, für mein Rockalbum, aber ich singe diesen Song, also hat sich das alles so entwickelt. Und dann war ich ja plötzlich mittendrin, und es wurde ein Riesenerfolg. Und das war eine völlig verrückte Zeit, weil so ein Jazz-Rock-Musiker oder Rock-Rock-Musiker aus dem osteuropäischen intellektuellen, akademischen Elfenbeinturm mit der Welt eigentlich, also die Welt mit Musik verändern wollte. Und plötzlich fand ich mich wieder in einer totalen Kommerz. Also das ist, aber ich habe viel gelernt und habe auch viel Freude dabei gehabt, weil ich sage jetzt mal in Retrospektive, ich hätte also viel mehr Spaß haben müssen. Hatte ich aber nicht, weil ich bin in jeder Rockclub bin ich reingegangen und habe gesagt, ich bin eigentlich ein Rockmusiker. Das kann ich mir vorstellen. Das ging allerdings auch vielen kommerziellen Künstlern so, Frank Zappa im Kopf und dann Genghis Khan. Aufgefallen ja damals auch durch diese besonderen Kostüme, durch diese ganze Performance. Wenn man das heute mal aus dem geschichtlichen Abstand betrachtet, ist das ganz interessant. Auch interessant natürlich, beim Eurovision Song Contest wurde es nur Platz 4, aber die Single war Nummer 1, beispielsweise in Japan, Israel, es war auch in Großbritannien ein großer Hit und vor allem auch in Russland. Und ich muss dir sagen, wir sprechen wie gesagt am Freitag, den 7. Juni. Ich nehme Freitag immer mit meinem russischen Kollegen ein Gespräch auf, der wohnt in Rostov am Don. Und der war jetzt gerade in Europa im Urlaub in Rom. Und der kennt natürlich Genghis Khan, weil in Moskau wurde da abverkauft wie Sau. Also der kennt die Titel Genghis Khan und Moskau natürlich. Rom kennt er aber nicht. Das werde ich ihm dann vorspielen. Trotzdem mal eine Frage an dich von diesen Genghis Khan-Titeln. Gibt es da welche, die dir mehr am Herzen liegen oder welche, wo du sagst, die sind flacher, deutlich flacher gewesen? Ich finde, da gibt es sehr große Unterschiede bei den Titeln. Sehr riesige Unterschiede gibt es. Und gerade der von dir erwähnte Rom ist natürlich einer, da haben wir viel dran gearbeitet. Ich habe auch einiges geschrieben, also ja, es gab schon also durchaus ein oder andere, wo mehr Arbeit und mehr Intention hineingeflossen ist. Also. Aber das ist eine, ich habe das ja 2 Jahre lang gemacht, war sehr erfolgreich, ich bin sehr dankbar und es ist schön, dass die Leute immer noch Freude daran haben, aber ich habe dann das auch seit etwa 40 Jahren die Songs nicht gesungen. Und das muss man so irgendwie auf dem Regal so lassen, wie es eigentlich war. Das ist ein Klassiker. Und zwar in guter, würde Zeit. Und damit ist es auch, ich stehe für eine andere Art von Musik und ich bin dann zurück zu meinen Wurzeln. Also dann, und ziemlich danach bin ich in Amerika gegangen. Und dann in Los Angeles und dann in New York, dann wieder nach London und dann wieder nach Los Angeles. Und dann habe ich mit allen Weltstars von Lionel Richie bis Phil Collins und Chaka Khan gearbeitet und auch mit den Jazzgrößen und dann in England dann mit Nick Kershaw und mit Mitch Ure von Arthrovox und also mit allen vielen wilden Momenten und mit Cutting Crew und dann wiederum mit damaligen Freunden von mir, Amy Stewart und dann zurück nach Amerika und dann habe ich mit der Toto-Jungs und dann mit der Blatt-Dandies-Jungs und dann mit Chaka Khan. Ja, und dann wieder in England, also mit dem großen, mit Ian Anderson und Jack Bruce, haben wir dann der Soulmates gegründet mit Ali Mola zusammen. Also, das waren also großartige Zeiten und das möchte ich nicht vermissen. Und das hat mit Genghis gar nichts zu tun. Also, das hat mit der damalige großartige Gründer von BMG, von Bertelsmann Music Group, dann Monty Lüftner, der gesagt hat: Du Bursche, das machst du jetzt mal. Und dann anschließend bringe ich dich nach Amerika. Und genau so war es. In Amerika in den Studios gibt es einen wunderbaren Spruch, let the music make the talking, und genau so war's. Ja, und du hast ja auch mittlerweile 1992 auch angefangen mit dem ersten Soloalbum, so eine Art Vorläufer, gab 3 Alben von dir bereits in den 80er Jahren mit Rockmusik und dann entstand natürlich auch über die vielen Bekanntschaften das Mandoki Soulmates Projekt. Wenn wir jetzt, bevor wir jetzt einen weiteren Titel vom aktuellen Mandoki Soulmates Album spielen, mal doch einen von Genghis Khan vielleicht nicht ganz ausspielen wollen, aber doch mal einspielen wollen. Für welchen würdest du dich denn entscheiden? Also dann eher Rom. Ja, dann machen wir das. Rom und danach sprechen wir uns gleich wieder.

So, das war der Titel Rom von Genghis Khan. Kommt es eigentlich oft vor, dass du zu diesen alten Sachen noch befragt wirst? Eigentlich kommt es nie vor. Also, vor allem in Amerika, wer kennt das gerne. Ja, aber du verzeihst es mir. Ja, ist gut. Wir wollen jetzt noch einen Titel spielen von deinem Album, vielleicht noch eine von den als Single veröffentlichten. The Big Quit würde ich vorschlagen. Kannst du etwas zu diesem Titel sagen? Natürlich. Also The Big Quit ist eigentlich aufgebaut auf eine sehr, sehr einfache Gedanke. Hard times create hard people. Also schwierige Zeiten bringen taffe Jungs hervor. Und hard people create easy times. Und diese taffe Jungs, zum Beispiel wie Willy Brandt, dann create easy times und easy times create easy people and easy people create hard times again. Und that's where we are. Also das ist eigentlich so dieser schreckliche Zweite Weltkrieg hat also Menschen hervorgebracht, die das sowas von abgelehnt haben, dieser Zivilisationsbruch und dieser schreckliche Krieg, wie zum Beispiel Willy Brandt, nehmen wir jetzt mal nicht mal als Beispiel. Und er hat natürlich als harte Bursch dann auch eine bessere Zeit für uns gebracht und über dieses Phänomen erzählt das, also dass dann irgendwann mal dann diese Easy Times, also die schöne, etwas entspannte Zeiten, dann wiederum Menschen hervorbringen, die dann wieder eine schreckliche Zeit uns bestehen und genau da sind wir. Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Willy Brandt, kann ich was ergänzen? Der ist zurzeit bei mir oft im Radio zu hören, nämlich der hat ein Stück, einen Text eingesprochen von Dieter Dehm, mit dem ich recht eng verbunden bin, und den spielen wir bei uns, das weiche Wasser. Kennst du sicher auch. Wir spielen jetzt The Big Quit, Mandoki Soulmates, und danach kommen wir auch zu dem engagierteren Teil, zu dem inhaltlichen und auch zu dem politischen Teil. Du bist nämlich ein sehr engagierter Mensch und das ist auch sehr wichtig hier bei uns. Mandoki Soulmates. Call it the Big Quit. Big Quit when the wind is up. Visionary courage. Comfort zones don't fit. It's too late to stop. To the last round up and the light turning blood red. I don't back down when the wind is up. Back to the wall against the wind, to the big quit. Division, derision, and so we split. And no defeat for this contender, just a big quit. Hard people making easy times. Easy times creating easy people. Easy people bring us hard times again. There's no way out in this circle in the round. It's a big quit. And nobody wants to work anymore. Lights are on, nobody watching the store. We got Zoom, we got Skype. We got everything but real life. It's the big quit. Ooh, we got time to burn. Ooh, but we can't spend what we don't earn. No turning around, no giving up. Ein weiteres Mal begrüße ich Leslie Mandoki. Ich bin sehr glücklich und froh darüber, dass wir heute ein bisschen Zeit miteinander verbringen können und hoffentlich viele hören das und vielleicht haben sie auch ein oder andere Freude oder ein Erkenntnisgewinn. Wir beide sind engagierte Menschen. Du hast ja gerade schon beim letzten Teil Willy Brandt angesprochen, da konnte ich drauf einsteigen. Du bist politisch seit Jahrzehnten eigentlich engagiert, vor allem in der CDU und auch in der CSU. Bitte erzähl ein bisschen was zu deinem politischen Engagement. Also eigentlich der politische Engagement kam dadurch, dass ich ein paar Mal verhaftet wurde. Wenn man hinter der Eisernen Vorhang aufgewachsen ist wie ich und der Diktatur, ist halt ein Thema, der mein Leben begleitet, weil ich habe das so abscheulich gehasst, diese Unterdrückung, der Zensur, der Bespitzelung, Schießbefehl, gar Folter. Also deshalb, es bestimmt mein Leben in vielerlei Hinsicht. Und die Freiheit, diese Sehnsucht nach Freiheit und das so völlig uneingeschränkte Freiheitsdrang, dass man also nichts, aber gar nichts, also als Einschränkung hinnimmt im Leben, sondern einfach mal sich frei entfaltet und sein Leben lebt und seine Träume wahr werden lässt und nicht sein Leben träumt. Also deshalb ist das für mich sehr, sehr wichtig, die Freiheit. Ich werde immer für diese Sehnsucht nach Freiheit. Und der Freiheit hat einen Zwillingsbruder, das ist Frieden. Und wenn jemand, so wie ich in Osteuropa aufgewachsen ist, mit der russischen Unterdrückung, mit der russischen Besatzungszeit, dann das bringt das mit sich, dass man diese Unterdrückung verabscheut und das kennt in vieler Hinsicht. Gleichwohl habe ich zwangsweise Russisch gelernt und gleichwohl, was wunderschön ist, darum habe ich die russische Kunst, also Dostojewski und Pushkin und Stravinsky und Eisenstein. Und somit habe ich natürlich eine klein wenig andere Gefühlswelt für alles, was damit zusammenhängt, weil einerseits ist eine Art Russophobie, weil die Ungarn wurden in den letzten 160 Jahren viermal von den Russen überfallen und dieser Mord an der Bande, also mit Vergewaltigungen und Kindesverführungen, das ist leider gut, das ist eine geschichtliche Wahrheit. Gleichwohl, auch bei allen negativen Erfahrungen als junger Teenager oder als ganz kleiner Junge habe ich ja mit 3,5 erleben müssen, also dass 3 Studenten bei uns in der Wohnung starben, die von Russen angeschossen worden sind 1956 bei der Volksaufstand. Also das ist alles sehr ambivalent und das hat auch mein Sehnsucht nach Freiheit und nach Frieden auch angetrieben, weil das ich wuchs auf in einem militantes Land, der von den Russen geprägt war. Und das war nicht der Ungarn, der militant war, sondern das vorgegebene System von den Russen. Und alles sehr zentralistisch, sehr international. Das hieß also von Nordkorea bis Kuba, wir gucken alle nach Moskau und da wird das schon gesagt, wie lange unsere Haare sein darf und was für Musik wir hören dürfen. Also das ist schon eine völlige perfide, perverse System gewesen. Und ich war zwar in der Theorie in der lustigsten Baracke des Ostens, was ihn tatsächlich, also nach 56, wahrscheinlich der lockerste war von allen, aber endet nicht an der Tatsache, dass es, ich wollte immer in Freiheit leben. Naja, der Sozialismus hat ja auf jeden Fall auch eine Entwicklung genommen und er entstand natürlich auch aus der Katastrophe Zweiter Weltkrieg und auch das zog sicherlich einen gewissen Dogmatismus nach sich, den ich auch immer abgelehnt habe. Auf jeden Fall ist natürlich zu sagen, ohne Frieden kann natürlich Freiheit sich nicht entwickeln, weil im Krieg bekommen wir von ganz, ganz anderen Dingen unser Leben diktiert. Darf ich dich aber fragen, wie du denn dann zur CDU gekommen bist, wenn du in München zum Beispiel warst? Das war ja immer so eher so ein bisschen das Rote in Bayern. Ja, also ich meine, ich bin mit der jetzigen SPD-Bürgermeister auch befreundet. So ist das nicht. Also, und an meinem Geburtstag hatte Festlieder Markus Söder gehalten, aber war natürlich Armin Laschet ebenso dabei. Wir hatten Stoiber oder Isa Eigner, aber auch Lars Klingbeil oder Christian Lindner. Also das ist, oder Claudia Roth. Also das ist, ich bin ja als Künstler immer ein Freigeist gewesen. Also das ist, das heißt, ich bin, ich stehe für gewisse Werte der Freiheit und das Miteinander. Also das ist, also ich bin ein Brückenbauer eher als alles andere. Das ist ja auch wichtig. Markus Söder, erinnere ich mich, ist auch ein Rockfan, nicht wahr? Ja, absolut. Ja. Ich war in den 90er Jahren in Thüringen bei der Landeswelle Thüringen. Da habe ich eine Rocksendung gehabt und eine Oldie-Sendung. Die konnte man bis Nürnberg auf jeden Fall bestens auf UKW empfangen. Und Markus Söder war ja in den 90er Jahren sozusagen mal Kollege auf Bayern 3. Ja, genau so. Die guten alten Zeiten. Ja, darum geht's auch ein bisschen bei deinem Album. Auf dem Titel, auf dem wunderschönen Titelbild sehe ich einen schwarzen Schwan. Was bedeutet der? Der schwarze Schwan symbolisiert dieser Labyrinth der Krisen, wo wir scheinbar was vollkommen verloren hatten. Und dieser Labyrinth der Krisen, da müssen wir raus und das symbolisiert das. Diese Krisen erdrücken uns gerade und wir müssen uns von diesen Krisen befreien und wir müssen dieses Ende der dunklen Tunnel, wo unsere Gesellschaft sich befindet, wieder das Licht anknipsen und das versuchen wir und der schwarze Schwan symbolisiert das und wenn wir alle das Richtige machen und wir versuchen dafür das Soundtrack zu erschaffen als Musiker, dann wird dieser schwarze Schwan von unserem Albumcover wieder eine weiße. Das wünscht man sich. Wir haben den Pluralismus in der Gesellschaft verlernt, gabst du kürzlich T-Online zu Protokoll. Ja, das ist, ich glaube, dass wir hätten mit dem Rande der politischen Struktur nicht so viel Probleme, wenn wir der Mitte nicht so eng gefasst hätten. Also wir müssen den Pluralismus wieder in der Mitte holen. Also das ist, ich sage immer, wenn jemand, der eine völlig gegenteilige Meinung vertritt als ich, das ist noch lange nicht mein Feind, das ist nur jemand, der anderer Meinung ist. Also deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den Pluralismus wieder mehr Lebendigkeit verleihen in der Mitte. Und früher war das ja so, dass gab es ein Zwei-Parteien-System, also der SPD, der FDP und der CDU. Und das die gesamte politische Streit muss dringend um die zukünftige Fragen der Gesellschaft, also stand in dieser Mitte und der Gesellschaft und dann konnte man wirklich mehr zwischen Metzger und Feuerwehrmann das wunderbar ausdiskutieren beim Bier oder beim Kaffee, ohne das verfeindet zu sein. Und dadurch, dass jetzt diese große ehemalige Volkspartei sich so dermaßen angeglichen haben, dadurch ist in der Mitte sehr vieles verloren gegangen und dieser Erkenntnisgewinn, was aber so wichtig ist bei dem Diskurs, dass man das eigene Meinung oder Meinungsbildung verfeinert, geht verloren. Und deshalb müssen wir dieser Diskussionsmüdigkeit, also die Bereitschaft, Pluralismus wirklich zu leben, wieder in der Mitte holen. Ich habe ein Interview mit dir gesehen, mit Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche, ein Publizist, wie gesagt, aus der deutschsprachigen Schweiz, den ich sehr schätze. Du hast dort kritisiert die Aufgabe von Gewissheiten. Das habe ich mir gleich notiert, weil es mich berührt hat. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, natürlich. Also die Gewissheiten wackeln. Und je mehr die Gewissheiten wackeln, umso unsicherer werden in der Mitte. Ich gebe mal zwei völlig unterschiedliche Beispiele. Also die Menschen denken darüber nicht viel nach, aber das ist okay. Aber der Politik denkt erstmal gar nicht nach darüber und das ist schon nicht mehr okay, dass wir von einem Allzeithoch zu anderen Allzeithoch an der Börse eilen, mitten in der Rezession. Warum eben? Weil wir eigentlich Spekulanten, die wir netterweise Investmentbanker nennen, dabei haben sie weder mit Investment noch mit Bank zu tun, das ist Spekulanten, die doch durchaus auf den Niedergang der eine oder andere Firma spekulieren, hat irgendwann mal Frau Dr. Merkel und Herr Steinbrück, also große Koalition, erklärt, also das sind, die wären systemrelevant, deshalb deren Gewinne werden privatisiert und der Verlust der wären sozialisiert, also vergemeinschaftet. Und das führt diese Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft dazu, dass heute jeder, der Nachrichten hört, sagt, ja, Allzeithoch an der Börse, Allzeithoch, also nie und DAX und so. Ne? Und aber gleichzeitig, wir sind in der Rezession. Und dabei wurde übersehen von Frau Dr. Merkel und von Peer Steinbrück, dass es eigentlich, also von der SPD und von der CDU, dass die Mehrwert schafft, Gottes Namen, doch nicht der Spekulant in unserem Land, sondern das ist der Arzt, das ist die Pflegerin, das ist der Busfahrer, das ist der Journalist, das ist der Ingenieur oder der Techniker oder der Arbeiter, der Dachdecker und der Polizist. Und also die bringen ihre Energie dafür auf und ihre Arbeitskraft dafür, dass das Land oder unsere Gesellschaft also in Bewegung bleibt. und die erschaffen die gesellschaftliche Mehrwert und nicht die Spekulanten. Trotzdem haben wir diesen Fehler begangen, also die Spekulanten als systemrelevant anzusehen und nicht die tatsächlich systemrelevante Pflegerin und Lehrerin. Und das ist ein Fehler gewesen und der Fehler wurde nicht behoben und das fährt uns auf die Füße. Und die Menschen spüren, dass wir nicht nur in der Klimakrise sind und dass wir nicht nur in einem Krieg sind, sondern wir haben noch ein paar andere auf der Backe. Und das ist und wenn wir das ist die Gewissheiten, es geht um die Lebensrealitäten. Also zum Beispiel, ich bin absolut dafür, dass alle LGBTQ und was alle, welche Buchstaben noch auch immer dahinter kommen, was jetzt mir nicht so gegenwärtig ist, und das ist keine Respektlosigkeit, sondern einfach habe ich es noch nicht gemerkt. Also erstmal LGBTQ+, ist alles wichtig, dass all diese Menschen, die außerhalb der binären Lebensform leben, in Gottes Namen, also so dermaßen wild, sollen sie ihr Leben gestalten dürfen und wir sollten das auch entsprechende Schutzräume in der Gesellschaft bieten. Alles gut. Aber trotzdem, wir dürfen es nicht verlieren, also das 82 Millionen Bürger der Republik und 32.000 Menschen haben diese nicht-binäre Situation. Und es ist wichtig, dass wir in aller Lebensform sich ohne jegliche Einschränkung entwickeln können. Wir müssen aber auch das nicht ganz vergessen, dass es gibt noch eine andere 81,4 Millionen, die andere Lebensrealitätsprobleme haben. Also die worüber bekommen, eigentlich noch Aufmerksamkeit haben in der Mitte der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir das einfühlsam austarieren, weil sonst wackeln die Gewissheiten. Und jetzt auch, wenn Krieg in Europa ist, dann wackelt es auch. Weil wir waren also nach der Schande des Zweiten Weltkrieges, nach der Zivilisationsbruch, war eine der vielen Gewissheiten, wir sind für Frieden. Also das ist ein ganz, ganz arg wichtiger Aspekt gewesen. Dass der deutsche Pazifismus und dieser Pluralismus nach der Goebbels' Meinungsdiktatur. Also das war eine ganz wichtige Errungenschaft dieser Gesellschaft und wir dürfen davon nicht abkommen, weil der Cancel Culture ist auch eine Art Zensur, weil wir müssen darüber, wir müssen diskutieren, wir müssen streiten, das ist gut, wir müssen Brücken bauen, selbst dort müssen wir Brücken bauen, wo der Brückenpfeiler noch nicht mehr zu sehen sind. Ganz, ganz, ganz wichtig. All das, was du zuletzt gesagt hast, hatte ich mir hier auch aufgeschrieben unter dem Titel wertorientierte Lebensgestaltung. Ja, und da merke ich eben auch, dass ich da als DDR-Bürger am Ende, zumindest in den 80er Jahren, da eine höhere Wertorientierung in Erinnerung haben kann. Also schwul und sowas wurde dort auch diskutiert, das war überhaupt kein Problem, aber jetzt relativ beliebig die Geschlechter wechseln. Ich weiß nicht, was man als Antwort bekommen hätte, wenn man das in den 80er Jahren erzählt hätte. Es gibt noch einen letzten Punkt, da möchte ich meine Freundin in unser Gespräch mit einführen. Die hatte neulich in Berlin im Tränenpalast an der Grenze Berlin-Ost, Berlin-West in ein Gästebuch geschrieben. 1989 wurde eine historische Chance verpasst. Von dir lese ich in einem NTV-Interview 1989, wir hatten Chancen, wir haben es vermasselt. Also da regnete Glück vom Himmel und wir haben alle Chancen gehabt, also eine achtsame, menschliche, respektvolle Gesellschaft, natürlich friedlich und natürlich pluralistisch, natürlich pazifistisch zu bauen und wir haben es vermasselt, wir haben Krieg. Wir haben diese Gewissheiten, die wir von erläutert haben, wackelt und die Menschen sind orientierungslos in den Labyrinth der Krisen ohne Kompass. Das ist eine Versagen meiner Generation und wir hätten das nicht versemmeln dürfen. Leslie Mandoki, ich denke, das war ein Schlusswort. Wir spielen jetzt noch den Titel We Stay Loud. Zu diesem Titel ein paar Worte? Ja, das ist natürlich der richtige Schluss, weil wir bleiben laut. Also die alten Rebellen sind zurück und wir bleiben laut. Mandoki Soulmates. Reloaded. start, we sail out full circle to our past. Back where we come from, bang it out and stay loud. Like a ticking clock in the midnight fog, drowned in silent dialogue, painful habit gone. Revenge of analog, so bang it out and stay loud. And stay. What we wanted, but not what we needed. There's nothing we didn't do to make these dreams come true. Bang it out and stay loud. Naked strangers' paradise, black tie devils masquerade. This is no peaceful resistance, no love parade. I don't care about extra time or just faith in the thick of life. Let's swim against the current. Be different. Let's bang it out and stay loud. Stay loud. Revenge of analog, so bang it out and stay loud.